Tagen war ich noch mit meiner Familie zusammen. Das soll jetzt alles verloren sein. Eine Geschichte über Menschenhandel, eine über einen Mann, der 12 Jahre Sklave sein wird. Die von Solomon Northup, Musiker, der 1841 als freier Mann im Staate New York lebt, bis er 2 Männern glaubt. Wenn wir sie dazu überreden könnten, uns bis nach Washington zu begleiten. Die ihn angeblich für einen Auftritt engagieren wollen. Als Solomon aufwacht, liegt er in Ketten. Mein Name ist Solomon Northup. Ich bin ein freier Mann. Du bist kein freier Mann. Du bist nur ein entflohener Nigger. Anders gesagt, Betriebskapital. Ich darf das Geld für dich nicht aufs Spiel setzen. Eigentum der jeweiligen Plantagenbesitzer. Also an die Arbeit, Nigger! An die Solomon in den nächsten Jahren verkauft werden wird. Auf dem Schiff, das ihn von Norden in die Südstaaten bringt, gibt ihm ein anderer Sklave einen Rat. Sag keinem die Wahrheit über dich und dass du lesen und schreiben kannst. Außer du willst ein toter Nigger sein. 12 Years a Slave basiert auf den Memoiren des historischen Solomon Northup. In dieser Geschichte eines Mannes, der als Sklave nicht nur um sein Leben, sondern auch um seine Identität als freier Mann kämpft, hätte der schwarze britische Filmemacher Steve McQueen genügend Stoff für großes, emotionales Ausstattungskino à la Hollywood. Allein diese Szenen, wenn Solomon, im Film magisch gespielt vom britischen Schauspieler Chiwetel Ejiofor, verzweifelt wie vergeblich versucht, mit Tinte aus Pflanzensaft und einer aus Holz geschriebenen Schreibfeder einen Brief an seine Familie zu schreiben. Oder wenn Solomon immer wieder versucht, der Willkür des Plantagenbesitzers zu entgehen, der Sünde, es ist keine Sünde. In der einen Hand die Bibel, mit Eigentum kann man machen, was man will. In der anderen die Peitsche hält, das Werkzeug, das Gott, so Master Epps, ihm gab, um sein Eigentum zu schützen, zu disziplinieren oder, je nach Bedarf, zu zerstören. Was hast du ihr zugeflüstert? Ich habe nichts von mir gegeben. Nichts von Bedeutung. Du lügst. Du hast ihr was zugeflüstert. Sag mir was. Ich kann nicht einfach was erfinden. Schneid dir deine schwarze Kehle durch! Was? Komm her! Früher oder später. Irgendwann. Im Zuge der ewigen Gerechtigkeit müssen sie für diese Sünde gerade stehen. Diese Art von brutaler Gewalt, Auspeitschung und so weiter, ist durchaus wohl vertraut aus der erstaunlich geringen Zahl von US-Filmen über die Sklavenzeit à la Roots oder Spielbergs Amistad oder Tarantinos Django Unchained. Doch 12 Years a Slave schafft ein weitaus komplexeres Bild der Sklavenhaltergesellschaft als diese anderen Filme. Einmal werden Solomon und eine Gruppe von Sklaven für eine Saison an eine andere Plantage verliehen. In der nächsten Szene, die Baumwollerntezeit ist vorbei, kommen sie auf die Plantage zurück. Ohne Begleitung, ohne diesen typischen Aufseher mit Gewehr oder Lederpeitsch. Nein, so etwas braucht es hier gar nicht. Und allein mit dieser Szene gelingt Steve McQueen der Geniestreich, die strukturelle Gewalt dieses Systems der Sklaverei zu beschreiben. Denn wenn ein Sklave auf die Idee käme, zu fliehen, würde er an der nächsten Wegbiegung von einem Weißen gelyncht oder erschossen werden. Das System in sich ist abgeschlossen, ein Entrinnen nicht möglich. Auch Solomon wird nicht fliehen können, sondern nach diesen 12 Jahren aufgrund eines Gerichtsbeschlusses freikommen. Er allein. Die anderen Sklaven bleiben zurück auf der Plantage, als auszubeutendes Menschenmaterial in einem barbarischen System. Weiter weg von der kitschigen, vom Winde verweht Lüge kann man sich einen Film kaum vorstellen. Steve McQueen zeigt historische Realität, die wahr, wie sie war. Es ist, wie es ist, meint der psychopathische Plantagenbesitzer, von Michael Fassbender mit verstörender Intensität dargestellt. Es ist Unrecht, ganz und gar Unrecht, Mr. Epps. Das sind keine angeheuerten Arbeiter. Sie sind mein Eigentum. Sie sagen das voller Stolz. Ich sag's, wie es ist. In einer anderen Szene wird Solomon zur Strafe einen ganzen Tag an einen Baum gehängt. Wenn er es schafft, auf den Zehenspitzen stehen zu bleiben, wird er nicht stranguliert. Ein äußerst gewalttätiges Bild, das aber in seiner Wirkung noch grausamer wird, als nach kurzer Zeit das normale, in Anführungsstrichen, das normale Leben auf der Plantage quasi im Bildhintergrund weitergeht. Die Kinder spielen weiter, die anderen Sklaven machen weiter ihre Arbeit. Hier gibt es keinen, der wie in Quentin Tarantinos Sklavenfilm mit einem gezielten Schuss diesen Strick durchschießen würde. Die Gewaltorgie als Befreiungsschlag? Solch einer Tarantino-haften kindischen Kinofantasie gibt sich Steve McQueen nicht hin. Er schafft das geniale Kunststück, sowohl auf berührende Weise von einer leidenden Person und dem Wunsch nach Freiheit zu erzählen, aber gleichzeitig den Kosmos der Sklavenplantagen als Gulag, als umfassendes Repressionssystem zu zeigen. 12 Years a Slave, das ist großes, politisches und meisterhaftes Kino.